Es ist ein außergewöhnliches Dokument der deutschen Radiogeschichte, das wir Ihnen heute Abend vorstellen. Das Hörspiel Der 29. Januar 1947 von Ernst Schnabel. Auch über 70 Jahre nach seiner Erstausstrahlung hat das Stück wenig an Dringlichkeit und Intensität verloren. Es ist ein historisches Dokument und doch viel mehr als das. Ernst Schnabel, Schriftsteller und Chefdramaturg, später sogar Intendant beim NWDR, bat während des Winters 1946-47 über den Sender die Hörer, jeder möge ihm seinen Tagesablauf am 29. Januar 1947 schildern, damit er aus allen Zuschriften das authentische Bild eines Tages in Deutschland während jenes harten Nachkriegswinters schaffen könne. Die 35.000 Zuschriften, die er dann unter Mithilfe einer Gruppe von Studenten las, fügte er mit Gewissenhaftigkeit zu einem Panorama zusammen, das sowohl formal als auch inhaltlich bemerkenswert wurde. Sozusagen ein sozial-analytisches Monumentalbild der Nachkriegsnot. Schnabels Versuch, mit den Mitteln der Radiokunst die Gegenwart zu begreifen, ist auch deshalb so eindrücklich, weil er die unterschiedlichsten Perspektiven und Erfahrungen aufeinandertreffen lässt. Immer präsent bleibt die Erfahrung des gerade vergangenen Krieges, der ideologischen Hetze und Verfolgung, der Verdrängung der eigenen Mitschuld, der Zukunftsangst und Orientierungslosigkeit. Der 29. Januar. Ein Hörspiel von Ernst Schnabel. Dieses Hörspiel will nicht mehr sein als ein Stück Journalismus. Es enthält Tatsachen. Wir hatten gefragt, was erlebten Sie am 29. Januar 1947? Was uns 35.000 Deutsche von diesem einen Tage berichteten, was ein Dutzend Behörden verhandelten, was ein Observatorium und eine Wetterwarte am Himmel beobachteten und zwei Reporter auf einem Rundgang durch eine deutsche Stadt notierten und was jeder Mann von einem Tag auf Erden weiß, summierten wir. Hier ist die Summe. Beim letzten Ton des Zeitzeichens war es 24 Uhr. In dieser ersten Minute des 29. Januar 1947 befand sich die Erde zwischen dem Winter- und dem Frühlingspunkt ihrer Jahresbahn. Genau gesagt, sie hatte sich um 38 Tage vom Winterpunkt entfernt und flog auf den Frühling zu, von dem sie noch 53 Tage trennten. Sie flog durch die stille, eisige Nacht des Weltraums unter Myriaden von Sternen dahin. Seitab im Sternbild des Steinbocks stand die Sonne. Sie überstrahlte den Planeten Mars, der sich zurzeit in ihrer Nähe befand. Die anderen Planeten aber waren deutlich sichtbar. Jupiter im Bilde der Waage, Venus zwischen den Sternbildern Skorpion und Schütze und gegenüber der Sonne, über der Nachtseite der Erde, Saturn im Sternbild des Krebses. Zwischen ihnen funkelten die Fixsterne. Im Sternbild der Fische stand der Mond. Wer ihn aus der Richtung der Erde betrachtete, sah ihn halb beleuchtet, einen silbernen Halbmond. Diejenigen Länder, für die in diesem Augenblick der neue Tag anbrach, sahen ihn zu dieser Zeit in westlicher Richtung untergehen. Er war rot, als er unterging. Ja, er erschien rot, als er im Dunst versank, der breit über dem Horizont stand. Dieser Dunst verschlang ihn, noch ehe er wirklich unter die Kim getaucht war. Es war so schrecklich kalt. Nicht überall. Es gab auch Länder, in denen es zu dieser Stunde sehr warm war. In Australien zum Beispiel. Über der Bucht von Sydney stand ein strahlender Sommermorgen. Aber in Deutschland war es kalt. Ja, in Deutschland. Es herrschte in Europa einer der schlimmsten Winter, deren man sich entsinnt. Viele Menschen lebten im Elend. Einem Elend, das größer war als zu anderen Zeiten. Seit dem Kriege waren noch nicht einmal 2 Jahre vergangen. Und dieser Krieg hatte Not und Zerstörung in alle Welt gebracht. Aber es gab auch welche, die im Überfluss lebten. Alles gab es. Menschen wurden geboren und andere starben. In Deutschland herrschte eine kalte, klare Winternacht. Der Mond ging unter. Ein leichter Ostwind wehte und trug immer neue Kaltluftmassen heran. So viele haben gefroren. Viele hatten ja nicht einmal Betten. Sie lagen auf Holzpritschen, auf dem Fußboden sogar. Ja, es gab manchen, der in dieser Nacht kein Bett hatte. In Luftschutzbunkern und Baracken sah man viele auf der Erde liegen und so die Nacht verbringen. Und wie viele haben nicht schlafen können? Es hat mancher nicht geschlafen. Vor Hunger nicht, vor Angst nicht. Wer wusste denn, wie es weitergehen sollte? Es gab viel Elend auf der Welt in diesem Winter. Und in Deutschland herrschte wohl die schlimmste Not. Es war die Not, die der Krieg über Europa gebracht hatte. Und Deutschland, das diesen Krieg begonnen hatte, war am schwersten von ihm geschlagen worden. Schuldige und Unschuldige litten. Die Städte waren zerstört, Menschen hausten in Ruinen. Zu Millionen Ausgebombten kamen Millionen Flüchtlinge, die ihre Heimat verloren hatten und eine neue so schwer nur finden konnten. Scharen von Jugendlichen lebten in Bahnhofsbunkern und auf der Eisenbahn. Sie trampten. Männer suchten ihre Frauen, Mütter ihre Kinder. Bilica Manfred, geboren 22.04.42 in Königsberg, letzte Heimatanschrift Heuhausen, Ostpreußen. Rüthel Witold, Pole, 30 Jahre alt, geboren in Warschau. Verhaftet im Oktober 1944 nach Großrosen gebracht. Gesucht von seinem Sohn Rüthel Piotr. Der Soldat Fritz Unruh, geboren am 17.08.1907 in Keitjenen, sucht seine Frau Martha Unruh aus Schoschen, Kreis Heiligenbeil. Sie hörten den Suchdienst. Wir bitten die Hörer, die Auskunft über den Verbleib der Genannten geben können, an die Suchdienststelle. Mit dem Suchdienst geht das Radioprogramm zu Ende. Einige, die wohl selbst jemanden vermissen, haben noch zugehört. Aber es waren lauter fremde Namen, die verlesen wurden. Nun schalten auch sie ihre Empfänger aus und gehen schlafen. Von der Straße aus sieht man kaum noch ein helles Fenster. Die Laternen brennen nicht. Da kommen zwei Frauen mit einem Handwagen. Ein Sack liegt darauf. Hat sich wohl nicht rangewagt. Nee, hat sich nicht rangewagt. Den hätte ich aber auch, wenn der gekommen wäre. Den hätte ich aber was gesagt. Die sind nämlich selber scharf auf Kohlen. Die sind die Schlimmsten. Sind sie auch. Alles den Leuten abnehmen und dann nehmen sie es mit nach Hause. Die Kohlen auch. Der hätte bloß kommen sollen. Oh, den hätte ich aber was. Dem hätte ich ganz offen gesagt. Kohlen sind drin, hätte ich gesagt. Briketts. Direkt frisch vom Güterwagen runter. So, und nun können sie schießen, wenn sie Schneid haben. Schießen auf ihre eigenen Landsleute. Oh, da kriegen sie wohl Punkte für. Hör mal, die haben aber einen Wisch. Na, gibt's denn so was? Die haben einen Wisch. Guten Abend. Was wollen Sie denn? Oh, Just, der will was, hörst du? Was wollen Sie denn von uns? Ich wollte nur fragen, woher Sie den Schnaps haben. Sind wir von der Polizei, was? Nein, ich wollte es nur so wissen. Willst du auch welchen haben? Willst wohl wissen, wo wir den her haben? Möchtest wohl wissen, was? Sagen wir aber nicht. Ach, du sagst es schon, Fritze. Nee, wird nicht verraten. Den haben wir nämlich, den Schnaps. Den haben wir nämlich. In den Kohlengruben, auf den Rangierbahnhöfen, in den Kokereien und Elektrizitätswerken arbeitet jetzt die Nachtschicht. Das sind die Pumpen, was sie da hören. Machen ganz schön Krach, was? Ja, das sind ja eine ganze Menge. Hier fahren gleich 6. Und da hinten noch die 3 Großen. Ja, bis 6 Uhr habe ich Wache. Das ist nicht so einfach jetzt bei der Kälte. Draußen sind 15 Grad. Da müssen sie aufpassen, kann ich Ihnen sagen. Ich war eben draußen, habe Koks geholt. Für die kleinen Koksöfen, die hier rumstehen. Tja, ohne die geht's nicht. Sonst frieren mir die Ventile ein. Übrigens stockduster draußen. Ja, früher, da hatten wir ja Licht auf der Koksrampe, aber jetzt, es gibt keine Glühbirnen mehr. Es kommt mit dem Fortschritt so. Atombombe haben wir jetzt, aber dafür sind uns die elektrischen Birnen ausgegangen. Entschuldigen Sie mal einen Augenblick. Ich glaube, ich muss mal da hinten nachsehen. Die will nämlich manchmal nicht richtig, die große. Die große Pumpe da hinten, die will manchmal nicht richtig. Es schlafen also nicht alle, wie Sie sehen. Jetzt geht's auf 1. Aber alle schlafen nicht. Hier, hören Sie mal. Psst, Wilhelm. Was denn los? Sei doch still, hörst du? Da ist doch bloß die Tür. Hast du nicht zugemacht vorhin? So, hab gedacht, da kommt einer. Nee, ist bloß die Tür. Hört sich gerade an, als wenn einer käme. Nee, nun mach mal weiter, Egon. Mustrieren, Willem. Sag mal, warum hast du denn eigentlich gleich beide schlachten wollen, Egon? Ich brauch doch beide. Ist doch nicht viel dran an einem Schwein. Oh, aber gleich 2? Na, 1 für uns. Und das andere brauche ich so. Der Kurt muss einen Konfirmationsanzug kriegen diesen Ostern und die Emma will Kacheln in der Kirche haben. Du kriegst doch nichts fürs Geld. Es schlafen nicht alle. Manche arbeiten die ganze Nacht durch, wie Sie sehen. Hier unten in den Schächten ist es dunkel. Wasser tropft von den Wänden. Die Luft ist stickig und lau. Vor Ort liegen die Männer auf dem Bauch oder sie hocken krumm gegen die Wand gelehnt und pressen die Hämmer vor. Sie brechen die Kohle heraus. Langsam dringen sie immer tiefer in den Berg vor. Oben ist es windig geworden und der Wind macht die Nacht noch kälter. Der Mann von der Wach- und Schließgesellschaft fährt mit dem Rad durch die Stadt. Sonst ist kaum noch jemand unterwegs. Die Fenster sind jetzt alle dunkel. Die meisten sind mit Pappe vernagelt. Es gibt kein Glas. Und die noch Glas haben, sind vereist. Da weint ein Kind. Aber sonst ist es überall still hinter den Fenstern. Sie schlafen jetzt. Mit blassen Gesichtern in der Dunkelheit. Manche stöhnen im Schlaf. Manche träumen. Einige lieben sich. Ob es schon 12 ist? Ich weiß nicht. Bist du auch zugedeckt? Mhm. Frierst du? Nein. An was denkst du jetzt? An nichts. Das war die erste Stunde des Tags. Die zweite ist die stillste von allen. Da schlafen die meisten. Kaum einer ist noch wach, der jetzt nicht wach sein muss. Übrigens schneit es jetzt draußen ganz sacht. Polarschnee nennt man das. Ganz dünne, winzige Flocken aus dem blauen Himmel. Aber kaum einer merkt es. Der Mann von der Wach- und Schließgesellschaft merkt es nicht auf seinem Fahrrad. Der ist so dick vermummt, nur die Augen schauen raus. Und der Mann im Pumpenhaus merkt es auch nicht. Ich bin ein bisschen müde jetzt. Aber einschlafen geht nicht. Ich denk so vor mich hin. Wissen Sie, ich habe nämlich ein Stückchen Land draußen. So ein Schrebergarten mit einer Laube. Daran kann man denken, wenn man hier so sitzt. Ich teile mir jedes Mal das Land neu ein, wenn ich dran denke. Aber das meiste werden wohl die Kartoffeln wegnehmen, wenn ich welche kriege. Die Saatkartoffeln, die ich mir aufgehoben habe, sind alle. Vorige Woche haben wir die letzten gegessen. Aber Gemüse kommt auch wieder in den Garten. Und ein bisschen Tabak auch. Mal sehen, ob ich ein paar Pflanzen mehr kriege als letztes Jahr. Muss man nämlich früh genug dran denken. Ich denke die ganze Zeit. Das muss man auch. Sonst schafft man es nicht. Dafür setzt meine Alte, wenn es mal vorbei ist, auch was von treu sorgenden Familienvater in die Zeitung. Wissen Sie übrigens, dass ich mal studiert habe? Es war gleich nach dem Ersten Krieg. In Bonn. Deutsch und Geschichte. Aber bloß zwei Semester. Dann bin ich verbummelt. Erst habe ich auf der Kokerei drüben gearbeitet. Jetzt bin ich schon ein paar Jahre hier. Tut mir nicht leid. Hab mich hier so eingebürgert. Eingearbeitet. Auf dem Land ist es jetzt still. Ein bisschen Wind, sonst nichts. In den Städten auch. Bloß die Uhren gehen noch. Hier in der Mansarde ist der Wecker stehen geblieben. Die junge Frau liegt im Bett. Sie hat nichts davon gemerkt. Sie hat auch vorhin nichts gemerkt, als ihre Wirtin draußen auf dem Korridor das Klavier verkauft hat und mit dem Fremden, der es dann mitgenommen hat, nicht über den Preis einig werden konnte. Und auch das Auto hat sie nicht gehört, das eben kam und vor dem Nebenhaus stehen blieb. Night, Joe. Night, Baby. And thank you very much. So long, Baby. Die junge Frau hat nichts gehört, denn sie schläft fest. Sie träumt auch nicht. Ihr Mann ist in Frankreich in Gefangenschaft. Das ist die stillste Stunde in der ganzen Nacht. Wenn es dann auf 3 geht, werden schon die Ersten wieder wach. Manche können dann nicht mehr schlafen, die Alten, weil sie alt sind, von den Jüngeren manche, weil sie frieren. Die liegen dann wach und denken in die Dunkelheit. Jetzt schläft er. Aber ich kann nicht einschlafen. Es ist kalt. Aber er schläft. Ob er auch schlafen würde, wenn es wüsste, dass ich noch wach bin? Ich möchte... 3. 40 Menschen sind zu viel in einer Baracke. Man hört jeden, der rausgeht und wiederkommt. Und es geht die ganze Nacht. Raus. Rein. Das kommt von vielen Steckrüben. Die Kleine weint schon wieder. Ich möchte kurz ins Bett, hab eine Decke mehr als ich und mit meiner zusammen wär's auch schön warm. Aber lieber nicht. Wir haben 6 Kinder. Er war mal ein starker Mann. Und wenn ich komme, glaubt er nicht, dass ich nur warm werden will. Dann fühlt er sich minderwertig, weil er so schwach geworden ist. Was soll ich heute bloß kochen? Wenn man nur nicht alles hört. Fräulein Kresses Bett knarrt nebenan. Hat Besuch. Jetzt feint doch noch der alte Schmidt. Will essen. Kann nicht begreifen, warum seine Kinder ihn hungern lassen. Er weint. Wenn er nur nicht so aufschrie. Will heim auf seinen Hof in Schlesien. Und begreift nichts mehr. Jetzt knarren 2 Betten. Und die Kinder schreien auch wieder. Und jetzt singt da hinten einer noch. Jetzt singt einer noch. Ach. Na, kocht schon Emma? Gleich. Da redst immer, als wenn die Polizei vor der Tür stände, Egon. Was, lass doch, Mann. Ich weiß schon, was ich tu. Sag mal. Du Mensch, meinst du, ob wir 7 fertig sind mit allem? Willem, was meinst du? 7? In 3,5 Stunden? Glaub kaum. Dann müssen wir aber fertig sein. Wenn's hell wird, müssen wir fertig sein. 4.30 Uhr. Draußen ist es noch immer Nacht. Aber über dem Ural kommt jetzt die Sonne heraus. Es wird Tag in Europa. Die Weltwetterlage hat sich nur wenig verändert. Nur in Peking, wo es gestern noch schön war, regnet es heute. Über Europa bleibt das große Hochdruckgebiet weiterhin wirksam. Die Kältewelle... Es bleibt also kalt in Deutschland. Immerhin kommt das Leben langsam in Gang, jetzt wo es auf 5 geht. Bei denen, die 6 zur Arbeit müssen, haben die Wecker geklingelt. Im Ruhrgebiet zum Beispiel. Die erste Tagschicht in den Gruben beginnt 6. An den Laderampen stehen Güterzüge, sie laden Kohlen. Dann fahren die Züge ins Land. Auch in Hamburg haben Wecker geklingelt. Und nun sind eine ganze Menge Leute unterwegs, Männer, Frauen, Kinder. Sie haben Einholtaschen bei sich, Säcke, manche sogar einen Blockwagen. Sie haben alle die gleiche Richtung. Jetzt ist der Zug gekommen. Der Rangierbahnhof ist erleuchtet, man kann ziemlich deutlich sehen. 10, 12, 16, 18, mehr als 20 Waggons. Manche mit Briketts, andere mit Steinkohle. Und jetzt kommen sie. Von allen Seiten, eine Herde gebückter Gestalten. Sie laufen zu den Wagen hin. Frauen, Kinder, Männer, Arbeiter, Kleinbürger. Neulich hat die Polizei einen Staatsanwalt gefasst. Die ersten sind auf den Waggons. Manche haben Schaufeln, die anderen arbeiten mit den Händen. Sie füllen oben ihre Säcke. Welche werfen die Kohlen auch vom Wagen herunter. Und unten steht die Frau, stehen Kinder und sammeln auf. Hier, dicht vor mir, füllt ein alter Mann seine Aktentasche. Er nimmt, was abseits gefallen ist. Ein paar Jungs sind mit einem Blockwagen da. Sie arbeiten stumm und präzis. Jetzt kommt Polizei. Sie kommen den Bahndamm herauf. Bahnpolizei, ein paar Militärpolizisten. Die Leute springen von den Waggons, aber immer arbeiten noch welche. Die fliehen, suchen ihre Säcke zu retten. Halt! Bleiben Sie stehen! Fritz! Fritz! 7 Uhr! Wach doch auf, Fritz. Ja doch. Herrgott, ja doch. Walter? Walter! Ja! Ich glaube, du musst raus, Walter. Nicht wieder einschlafen, Walter. Es ist 7, Edith. Edith, komm. Ja, ich habe geträumt, du, von Tante Enne. Es war so komisch. Tante Enne hat... 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29... Na siehste, Egon, sind 30, wir ja doch fertig geworden. Ja, ist da aber auch schon 7. 31, 32, 33, 34, 35... So ist er jedes Mal, Willem. Der hetzt einen jedes Mal, als ging's ums Leben. 31, 32, 33... Also was denn, sind dann das die ganzen Wurstbüchsen? Nee, draußen beim Waschkessel sind auch noch ein paar. 34, 35, 36, 37, 38, 39... 7 Uhr. Die Nacht ist vorbei, draußen wird es Tag. Jetzt wachen die meisten Menschen auf. Einige können zwar noch ein bisschen länger im Bett bleiben, aber die meisten wachen jetzt auf. Nur die heute Nacht in ihren Betten erfroren sind, bleiben liegen. Sie liegen da, bis sie einer findet. Es sind welche erfroren. In Berlin, in Hamburg, anderswo. Nicht viele, aber welche sind erfroren. Es ist der Höhepunkt der Kältewelle, schreiben die Zeitungen. Höhepunkt. Wissen die vielleicht, wie es morgen aussieht? Die meisten stehen also jetzt auf. Sie waschen sich, dann frühstücken sie. Was haben Sie auf Ihrem Brot? Fischpaste. Und Sie? Nichts. Und Sie da? Corned Beef. Wir haben ein Care-Paket bekommen. Also, Sie frühstücken. Vielleicht reißen Sie auch erst das Kalenderblatt ab, ehe Sie frühstücken. Na, was steht denn drauf? 1947. Januar. Dann groß die 29. Mittwoch. Sonnenaufgang. Nein, das brauchen wir jetzt nicht. Also, wir waren beim Frühstück. Was haben Sie auf Ihrem Brot? Brot? Jetzt 2 Tage vor den neuen Marken. Ich habe kein Brot mehr. Entschuldigen Sie bitte. Und was backen Sie da? Plätzkis. Was denn das? Das nennen wir so. Das ist geriebene Steckrübe und Kartoffeln und Salz. Und dann backen wir es auf der zischenden Herdplatte. Na, eigentlich schmecken sie scheußlich. Aber sie sind warm und füllen den Magen. Herr Egon frühstückt nicht. Er scheint es vergessen zu haben. Willem, Emma, seht doch mal draußen nach. Was hast du denn schon wieder? Mir ist, als käme einer. Andere Leute sehen Gespenster oder weiße Mäuse. Du siehst dauernd den Gendarm. Na und wenn er schon kommt, lass ihn doch kommen. Kann der uns vielleicht was nachweisen? Oh, der hätte viel zu tun. Na, man kann nie wissen. Nein, die Polizei hat wirklich viel zu tun. Hier zum Beispiel. Hier kommt eine Straßenbahn und die Menschen hängen dran wie die Trauben. Das geht doch nicht. Kommen Sie mal runter da. Kommen Sie mal runter, los. Los, kommen Sie. Darf ich mal Ihren Namen bitten? Kluwe. Vorname? Alfred. Alfred. Sie sehen, die Polizei hat wirklich viel zu tun. Und die Leute sind so unvernünftig. Wo wollen Sie denn so eilig hin? Bloß zur Arbeit. Ich danke Ihnen, Herr Kluge. Ich fürchte, wir haben uns seit 7 Uhr zu viel mit allgemeinen Erscheinungen beschäftigt. Ich meine mit Sachen, die jeden Tag passieren. Ich möchte lieber wieder zu den besonderen Ereignissen dieses Tages übergehen. In einer Spandauer Laubenkolonie konnte der 21-jährige Hans Gleichenberg von der Kriminalpolizei wieder ermittelt werden, der erst aus dem Gefängnis in Falkensee entflohen war. Gleichenberg steht im Verdacht, seine Mutter ermordet zu haben. Die Zeitung Libre Soir schreibt, ein Säbelduell, das zwischen dem bekannten französischen Rechtsanwalt Gracon und dem ehemaligen Vichy-Vertreter in London, Oberstleutnant Grossard, in Paris ausgetragen werden sollte, ist wegen Kälte ausgefallen. Obwohl die Polizei mit Verhaftung drohte, hatten sich die beiden Duellanten zuerst geweigert, ihr Vorhaben aufzugeben, zogen aber in letzter Stunde vor, wegen der großen Kälte im Bett zu bleiben. So. Bei uns ist auch was passiert heute. Na, was denn? Bei uns haben die Hühner das erste Ei in diesem Jahr gelegt. Das war wohl eine Freude, was? Ja, meine Mami hat mir es gleich beim Aufstehen erzählt. Na, das war sicher eine Freude. Und sonst? Und dann haben wir noch ein junges Mädchen. Sie ist im Bunker aufgegriffen worden. Soll untersucht werden. Wie alt? Sie hat keine Papiere bei sich. 20 vielleicht. Na, bringen Sie mal rein. Sie sind im Bahnhofsbunker gewesen? Ja. Wollten Sie da übernachten? Ja. Haben Sie denn keine Eltern? Doch, meine Mutter wohnt in Langenhorn. Mein Vater ist gefallen. Und warum schlafen Sie nicht zu Hause? Wovon leben Sie? Sie hatten doch Geld bei sich. Ich habe einen Freund. So. Aber wir werden Sie untersuchen lassen müssen. Nicht ins Krankenhaus, bitte nicht. Das geht nicht anders. Ich habe schon zweimal drin gelegen. Was haben Sie da gehabt? Hat mich die Polizei auch hingeschickt. Wie alt sind Sie? 14,5. Die Straßen sind voller Menschen. Sie gehen schnell, denn es ist kalt. Der Schnee ist glattgetreten und vereist. Er wird von Tag zu Tag grauer von den vielen Füßen, die darüber hingehen. Wissen Sie, Herr, wenn man da jedem einen Kilometerzähler an die Beine hängte, da kämen Zahlen raus. Die meisten, die man sieht, sind Fremde. Aber es sind auch bekannte Gesichter darunter. Ein Paar, denen man jeden Morgen begegnet. Der alte Mann mit den Holzpantoffeln, die drei Jungs, die in die Schule gehen, die Frau mit dem blauen Milchkrug. Alles Langstreckenläufer, sage ich Ihnen. Alles Langstreckenläufer. Der magere Mann mit dem braunen Vollbart, der jeden Morgen zur Militärregierung geht und dem Hauseingang nach Zigarettenkippen sucht. Man begegnet ihm jeden Morgen. Aber was mir heute passiert ist, das hat's auch noch nicht gegeben. Es klingelt. Wer wird es sein, denke ich? Meine Mutter wird es sein, denke ich. Ich mach auf. Der Postbote war's. Ganz junger Postbote und nicht unser Alter, der sonst immer kommt. Und ich stehe vor ihm und wissen Sie, was ich anhabe? Einen Pyjama habe ich an. So, so. Ja, es sind viele Gesichter. Bekannte und Unbekannte. Psst, kommen Sie mal her. Kommen Sie mal hier, hier. Hier an die Tür und horchen Sie mal. Hören Sie? Die Kinder. Herrgott, die Kinder. Besonders Camilla, die so traurig ist. Sie braucht mich so sehr. Wie kann ich sie überhaupt allein lassen? Hören Sie? Seien Sie mal ruhig. Dann ging die Sonne auf und der neue Tag brach an. Ich fing an zu tanzen und die Kinder freuten sich. Es muss aber mehr Milch beschafft werden, damit sich alle satt trinken können, sodass sie alle genug haben. Für jeden war es zu wenig. Ich aß ein wenig getrocknetes Brot. Ich esse es zwar nicht gern, aber es hilft mir über die schwere Zeit und ich bin dankbar. Nun wollen die Kinder mit mir spielen. Was haben wir nur für hübsche, liebe Kinder? Nur Camilla nimmt alles so schwer. So geht das jeden Tag. Mit wem redet sie denn? Mit ihrem Mann, aber der ist noch in Russland. Darf ich noch etwas Milch haben, Luise? Anna hat wieder zu wenig ins Kännchen getan. Anna! Anna! Gnädige Frau! Anna, es ist nicht genügend Milch da. Jetzt sind auch Friedrichs aufgestanden und frühstücken. Wir kommen gerade noch zurecht. Die Herrschaften sind schon ein wenig älter, aber sie machen einen wohlerhaltenen Eindruck. Auch das Wohnzimmer ist recht hübsch. Es sind Nussbaummöbel. Auf dem Vertiko steht eine Büste von Martin Luther, an der Wand hängt eine Großvateruhr und eine Anzahl Familienfotografien. Und dann, Anna, haben wir ein Huhn bekommen. Sehr liebe Menschen haben uns ein Huhn geschickt. Wollen Sie es bitte für Mittag zubereiten? Braten, wenn ich bitten darf, Luise. Es ist wahrhaftig schon über 9. Ja, sobald es Tag ist, laufen die Stunden viel schneller. Die Ämter sind offen. Die Post, das Wirtschaftsamt, das Wohnungsamt, die Geschäfte und Büros. und teile ich Ihnen mit, dass wir uns leider außer Stande sehen, Ihre Auftrag... Bitte 10 zu 24 und 10 Postkarten zu 12. 3,60 Mark. Haben Sie es nicht klein? Hallo? Bitte Berlin 66 42 51. Ja, hier ist Hamburg 43 12 01. Und können Sie mir schon ein bisschen Brot im Voraus geben? Nein, das geht nicht. Vor Montag nicht. Ich habe einen Bezugsschein für einen Hut bei Ihnen bekommen. Aber es gibt keine Hüte. Mitten im Winter gehe ich ohne Hut. Haben Sie eigentlich viel Lust, weiterzuleben? 3 Mal war ich schon hier. Jedes Mal kam ich zu spät und stand 2 Stunden Schlange und kam nicht mehr dran. Ich habe doch bloß das dünne Kleid hier. Ich möchte um etwas Geschirr bitten. Wir trinken abwechselnd aus einer Tasse. Seit 8 Tagen sind wir verheiratet. Wir haben nichts. Soll ich meine 360 Arbeiter entlassen? Zumachen? Gerade jetzt habe ich Material bekommen. Es ist mal alles da. Nur Kohlen fehlen mir. Sonst nichts. Soll ich da schließen? Feierabend machen? Ich weiß nicht, ob Sie mir ein paar Schuhe geben können. Ich wollte nur mal fragen. Im Grunde genommen hat man es ja so satt. Ist ja auch alles so egal. Und auch die Schule ist losgegangen. Das heißt, soweit die Schulen wegen der Kälte nicht geschlossen sind. Auf dem Lande gibt es noch einige, die Unterricht halten. Sie haben gerade Religion. Und deshalb zogen Sie nach Ägypten, denn Sie wollten dort Brot kaufen. Na, wo liegt denn Ägypten? Am Nil! Gut. Gut, und wer weiß, wo der Nil fließt? Ich! In Amerika! In Afrika! Gut, Helma, in Afrika. Wie also die 7 Dürrenjahre kamen, zogen Sie nach Ägypten, um Brot zu kaufen. Fräulein. Was ist denn, Ursel? Haben die denn Brot, die in Ägypten? Ja, in Ägypten gab es Brot. Als Josef seine Brüder kommen sah, konnte er ihnen welches geben. In der Karlstraße liegt der Fall schwieriger. Der Bäcker hier heißt nicht Josef, sondern Anton. Anton Stellmacher. Und er hat kein Brot. Wenigstens nicht genug. Deshalb steht eine lange Schlange vor seiner Ladentür. Bitte denken Sie daran, dass es heute kalt ist. Noch immer 15 Grad unter Null. Und die Frauen, die hier stehen, die meisten stehen schon länger als eine Stunde, verzweifeln fast. Vor Kälte. Die meisten stehen da und sind wie erstarrt und schweigen. Und die noch sprechen, es kommt ganz von allein aus ihnen heraus. Die Schlange murmelt. Ein Murmelgesang bei 15 Grad. Wenn man keine Kartoffeln und keinen Kohl hat und keine Nährmittel. Ich habe heute Morgen schon mal gestanden wegen Brühe. Aber das war keine Brühe. Ich habe sie in Abort gegossen. Ich trinke mich ja tot. Und Hans habe ich gesagt, bleib hier, Hans, es ist zu spät. Aber sie haben nicht gehört. Und wie sie in Elbing waren, sind die Panzer gekommen. Und Hans hat mir zum Volkssturm gemusst und ist verschwunden. Und dann sind die beiden alleine weitergezogen. Es lagen so viele Tote da. Die meisten lagen auf dem Bauch, haben sie gesagt. Erst haben sie nachgesehen, ob Hans dazwischen war, aber dann waren es zu viele. Sie haben es sein lassen. Ich habe sie gefragt, ob sie mir einen Holzschein geben können. Und wissen Sie, was sie mir geantwortet haben? Ziehen Sie zu dem alten Mann von nebenan, haben sie zu mir gesagt. Schade, dass das mein Mann nicht mehr hörte. Der war Oberzollsekretär und 43 Jahre im Dienst. Der hätte Ihnen was geantwortet. Wenn wenigstens die Stromsperre nicht wäre. 3-mal ist das Licht ausgegangen und immer wieder sind wir ins Bett gegangen und immer wieder raus, wenn es brannt und dann wieder rein. So geht jeder seinen Geschäften nach. Man geht zum Wirtschaftsamt, man sitzt in der Schule, man steht Schlange. Wenige arbeiten, denn die Fabriken sind geschlossen. Es wird mehr geredet als gearbeitet. Und noch mehr gedacht als geredet. Und noch mehr gefragt als gedacht. Bekommen Sie morgen Brot? Haben Sie Zigaretten? Onkel, gib mir Gum. Und wissen Sie, wann er entlassen wird? Und wissen Sie, was die wollen? Und wissen Sie, was werden soll? Jeder geht seinem Geschäft nach. Man telefoniert, man geht auf den schwarzen Markt, man lässt sich die Haare schneiden. Bitte ein bisschen höher den Kopf. Danke. Ach, wissen Sie, eigentlich lohnt sich's ja gar nicht. 12 Mark den Tag, mehr wird's ja doch nicht bei der Kälte. Und es sind 2 Zigaretten. Aber 3 rauche ich. Übrigens war neulich einer da, der sagte, in der russischen Zone sei der Schnaps viel billiger. Die haben ziemlich viel Schuppen. sollten mal was dagegen tun. Die haben nämlich Kartoffeln drüben in der russischen Zone. Deshalb soll der Schnaps da so billig sein. Ja, es wird auch viel geredet. Das meiste stimmt vielleicht gar nicht. Aber die Leute können das Reden nicht sein lassen. Sie reden und reden und reden. Und über dem Reden wird es 10 und 11 und 12. Die Stunden sausen dahin. Man friert. Man hat ein bisschen Hunger oder was noch schlimmer ist, man hat diese dauernde Angst, dass man Hunger bekommen könnte. Man geht nach dem Bäckerladen und kauft sich ein Brötchen und isst es gleich auf der Straße, weil man dauernd in sich hineinhorcht und Angst hat, dass es plötzlich anfangen könnte im Magen, der Hunger. Und weil man weiß, dass man dann nichts mehr dagegen tun kann, wenn es erst soweit ist. So steckt man mittendrin. Es gibt nur wenige, die sich die Übersicht bewahren. Ich zum Beispiel. Sehen Sie, wenn ich morgens meine Post bekomme, dann ziehe ich das Fazit. Ich bekomme viel Post, Geschäftspost, aber natürlich auch andere. Ich habe einen großen Bekanntenkreis. Die Leute verloben sich, kriegen Kinder, sie schreiben es mir. Todesanzeigen sind auch dabei. Vor einigen Tagen habe ich hier mal zusammengerechnet, woran die Leute eigentlich sterben. Ein klares Ergebnis kann ich Ihnen sagen. An Kälte die Alten. Die mittleren Frauen an Tuberkulose. Die mittleren Männer nehmen sich das Leben. Die jungen Menschen verhungern. Ich habe da eine gewisse Übersicht. Und reden doch bloß. Wieso? Ich bin ein denkender Mensch. Ein redender Mensch. Genau nicht anders als die anderen. Wenn einer stirbt, sagen Sie, es seien 10 gestorben. Wenn einer sich aufhängt, sagen Sie, es hängten sich alle auf. Aber haben Sie schon einmal etwas dagegen getan, dass sich die Leute aufhängen? Ist gar nicht so einfach bei der Glätte mit den Krücken. Aber mit der Zeit kriegt man den Bogen raus. Gestern an der Straßenbahnhaltestelle hat sogar jemand zu mir gesagt, ich hätte es gut. Ich hätte wenigstens bloß ein Bein, an dem ich frieren könnte. Das ist der Vormittag des 29. Januar 1947. Wie ich schon sagte, es wird wenig getan und mehr geredet und noch mehr gedacht und noch mehr gefragt. Und wenig geantwortet. Eine etwas aphoristische Tageszeit, wie Sie schon gemerkt haben. Manche haben sie übrigens ganz verschlafen. Alte Leute, denen es zu kalt war, aufzustehen. Die nicht wussten, wozu sie aufstehen sollten. Und die auch keine rechte Lust mehr hatten, überhaupt noch aufzustehen. Aber auch ein paar Junge. Das Leben ist schön, denn ich bin nicht allein. Bis um 9 werden Sie wohl gedacht haben, ich käme noch. Herr Schröder hat sich auf die Uhr geschaut und sich ausgedacht, was er mir sagen sollte, wenn ich käme. Erst nur ein bisschen, etwas von Pünktlichkeit und so. Dann hat er sich immer mehr vorgenommen, ist immer schlimmer geworden, was er mir sagen wollte. Und um 9 wollte er mich sogar hinauswerfen, wenn ich noch käme. Aber seit 9:30 hat er Angst um mich. Es könnte mir doch was passiert sein. Ist mir ja auch was passiert. Hans schläft immer noch. Ich war um 7 wach, aber dann bin ich wieder eingeschlafen. Und nachher essen wir die Brötchen, die ich noch habe. Dann brauchen wir überhaupt nicht aufzustehen. Ich bin nicht allein. Hans ist auch hier. 12 Uhr in Mitteleuropa. In Paris ist es erst 11. In Hawaii dagegen ist es Mitternacht. Im Übrigen ist alles beim Alten. Was die Großwetterlage anbetrifft, so sind immer noch keine Anzeichen einer nahenden Veränderung festzustellen. Über London sind einige Wolken aufgezogen, aber die Temperatur ist immer noch unter 10 Grad. Auch aus Mittelrussland werden noch immer Temperaturen von 30 Grad minus gemeldet. Dagegen maß man heute Morgen um 6 Uhr im Seegebiet südlich Spitzbergen und in Smyrna 0 Grad. Verworrene Verhältnisse für diese Jahreszeit. Manche Leute schieben das auf die unklare politische Lage, andere auf die Sonnenflecken. Nach Meldungen aus Kopenhagen ist der große Belt am Zufrieren. In Nordafrika hat es geschneit. Lediglich in Peking ist alles in Ordnung. Dort regnet es schon seit 11 Stunden. Und das ist normal für diese Jahreszeit. Kurz, die Erde dreht sich. Zurzeit steht die Sonne über den gefrorenen Kohlfeldern bei Magdeburg, während in den Palmhainen von Samoa der Nachtwind weht. Die eingeborene Bevölkerung von Indonesien schläft, soweit es sich nicht um Nachtwächter, Seeleute oder Verliebte handelt. Während man in Berlin zu Mittag isst. Zwei Stamm bitte. Und eine Brühe. Vier Stamm, zwei Kaffee, eine Speise, drei Scheiben Brot. Gestern Abend habe ich in der Hochbahn einen Soldaten gesehen, der aß Kekse. Dabei schaut er zum Fenster hinaus. Ich habe ihn um die Kekse nicht beneidet, ich habe sie ihm gegönnt. Ich habe ihn um was ganz anderes beneidet. Ich möchte einmal wieder essen und dabei zum Fenster hinausschauen und an etwas ganz anderes denken können. Indessen ruht auch während der Mittagszeit der Geschäftsbetrieb nicht. Die Läden schließen nicht. In den Kaufhäusern kann man bis 3 Uhr ohne Unterbrechung kaufen, was dort ausgestellt ist. Kochkisten, Grabvasen, Untersetzer, Schirmständer. Alle diese Dinge gibt es. Man braucht sie zwar nicht, aber sie lassen sich aus Gasmasken, Munitionskästen und Kartuschen leicht herstellen. Wer wirklich etwas braucht und wer braucht nichts, geht besser auf den schwarzen Markt. Wir sind hier in der Talstraße. Es geht auf 1 und der Betrieb erreicht seinen Höhepunkt. Seit 9 Uhr etwa blüht hier das Geschäft. Zigarettenpapier. Haben Sie Probemarken? Ich habe ein paar Schuhe neu besohlt, Größe 37. 80 kostet Zucker. Schokolade? Nee. Nee, Mann, die Stelle zeigen Sie mal, wo Sie Englisch unter 6 kriegen. Ich habe hier noch einen Pullover. Ich hätte gern etwas Brot. Zeigen Sie mal. Ach, nee, ohne Ärmel, nee. Ohne Ärmel nicht bei der Kälte. Weitergehen, können Sie nicht hören? Nee, wie ich Ihnen sage, ohne Ärmel nicht. Und Butter? Ja, aber nicht unter 250. Na, und der Kaffee? 600. Aber Deutsche können sie haben. Nee, ich will Englisch. Weitergehen! Auf jedem der beiden Trottoirs gibt es zwei Parteien. Die eine, die an den Mauern lehnt und unbeteiligt tut und ausgebeutelte Manteltaschen hat. Es sind alte und junge Leute, auch Kriegsversehrte dazwischen. Und die andere Partei, die Schlange, die sich langsam vorbeischiebt und fragt und weitergeht und wieder fragt. Beide Parteien sehen sich ähnlich. Schwarz und dunkelgrau sind die vorherrschenden Farben der Anzüge. Und dann gibt es noch eine dritte Partei. Sie ist in der Minderzahl, die Polizei. Sie gehen einzeln oder zu zweit und sagen nicht viel und niemand kümmert sich um sie. Lediglich die Verhandlungen stocken für einen Augenblick, wenn sie kommen und fangen wieder an, wenn sie vorbei sind. Das ist der Kleinverkauf. Die großen Geschäfte finden woanders statt, in den Cafés, hinter verschlossenen Türen. Und dort kann ich sie nicht hinführen, denn die Herren reden immer gerade von der Politik, wenn man sich ihnen nähert. Und dann gibt es die ganz großen Geschäfte. Kopenhagen. Ein Sprecher des dänischen Außenministeriums erklärte, es sei niemals die Rede von einem Verkauf Grönlands gewesen und Verhandlungen hierüber hätten niemals stattgefunden. London. Der griechische Delegierte Agnides trug heute auf der Londoner Konferenz den Standpunkt seiner Regierung zum Friedensvertrag mit Deutschland vor und warnte vor einem industriellen Zusammenbruch Deutschlands. Man solle Deutschland, so sagte der Delegierte, vielmehr einen ehrenvollen Platz in Handel und Wirtschaft der Welt zugestehen. Die Forderung seines Landes fasst er in 5 Punkten zusammen. Erstens fordert Griechenland den gleichen Anteil an deutschen Reparationen wie Jugoslawien. Zweitens soll Deutschland verpflichtet werden, 20 Jahre lang einen bestimmten Teil der griechischen Tabakernte abzunehmen. Nürnberg. Vor der Spruchkammer erklärte von Papen, Hindenburg habe immer vermeiden wollen, dass Hitler nach seinem Tode Staatsoberhaupt würde. Darum habe Hindenburg in einem Schreiben an Hitler die Wiederherstellung der Monarchie in Deutschland gewünscht. Kopenhagen. Bei der Untersuchung des Kopenhagener Flugzeugunglücks, dem am Sonntag unter anderem der Sohn des schwedischen Thronfolgers zum Opfer fiel, wird gegenwärtig die Möglichkeit eines Sabotageaktes geprüft. 10 Minuten vor dem Absturz der Maschine wurde im Büro des dänischen Hilfsdienstes in der Nähe des Flugplatzes Kastrup angerufen. Der geheimnisvolle Anrufer fragte nach den Maßnahmen, die bei einem Flugzeugunfall getroffen würden. Das sind die Mittagsnachrichten. Sie sind eine nützliche Einrichtung des Rundfunks und man sollte sie regelmäßig abhören. Sie erinnern einen daran, dass die Erde rund ist und dass man nicht allein ist auf der Welt. Das sollte man bei allem, was man tut, bedenken. Beim letzten Ton des Zeitzeichens war es 13 Uhr. Und außerdem erfahren Sie die genaue Zeit. 13 Uhr also. Der Nachmittag hat begonnen. Er sieht zunächst nicht viel anders aus als der Vormittag. Man geht seinen Geschäften nach oder man überlegt sich, was man am Vormittag getan hat. Oh, es war eine ganze Menge. Sie müssen wissen, ich bin Reporter. Zuerst war ich also im Flüchtlingslager in Friedland. Ich frage 100 Mal, woher kommen Sie? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Woher kommen Sie? Komme aus Polen. Wo ist Ihr Mann? Mein Mann starb auf der Fahrt. Wo wollen Sie hin? Ach, ich weiß nicht, wohin. Das ist alles, was ich habe. Schauen Sie her. Eine Unterhose, ein Schal und eine Fotografie von meiner Tochter. Dann war ich in der Stadtverordnetensitzung. Heute wurden gerade die Straßen umbenannt. Sie sind sich noch nicht einig, wie sie heißen sollen. Es dreht sich um die Straßen, die nach Generälen getauft waren. Und dann habe ich zu Mittag gegessen und jetzt gehe ich zur Redaktion. Ich bin bei meiner Schwester gewesen. Vorige Woche ist der Schmied aus der Gefangenschaft gekommen und hat erzählt, dass er im Lager mit einem Mann zusammen gewesen sei, der einen Helmut Reichel aus unserem Dorf gekannt habe. Helenes Mann heißt Helmut Reichel. Aber es gab bei uns noch einen Mann, der so hieß. Und seine Frau wohnt auch im Dorf. Sie heißt Erna Reichel. Und der Mann im Lager hat gesagt, dass dieser Helmut Reichel an der Ruhr gestorben sei. Nun wissen die beiden Frauen nicht, welcher Helmut Reichel tot ist und welcher vielleicht noch lebt. Denn ihre beiden Männer waren im Osten und sie haben beide noch keine Nachricht gehabt. Deshalb war ich bei meiner Schwester. Denn seitdem sie das weiß, hasst sie die andere Frau und die andere hasst sie wieder. Und es ist ihnen nicht auszureden. Es ist erst 2. Die Sonne steht schräg am Himmel. Und obgleich es noch so früh ist, ist es doch schon wie gegen Abend in der Luft. Das kommt, weil die Sonne keine Kraft hat. Sie vermag nicht einmal, den Dunst in der Luft zu zerteilen. Und ihr Licht ist rosa und violett. Vor den Städten draußen ist alles still und verschneit. Nichts rührt sich. Die Oder, die Elbe, der Rhein, alle Flüsse sind zugefroren und lautlos. Heute Morgen dachte ich daran, dass noch 53 Tage bis Frühlingsanfang sind. Das ist so viel. Man kann sich gar nicht ausdenken, dass es wirklich eines Tages so weit ist. In den Städten erscheinen die ersten Zeitungen. Es steht darin, dass nach einer Erklärung chinesischer Geologen in mindestens 5 chinesischen Provinzen Uranvorkommen entdeckt worden sind, dass der Berliner Postverkehr um 40% gestiegen ist und die 25-jährige Margarete T. in einer Wohnlaube in der Kolonie Weiße Taube in Lichtenberg bei Berlin ihre 7-wöchige Tochter erfroren im Bett aufgefunden habe. Außerdem will Präsident Truman in den ersten Märztagen Mexiko einen Freundschaftsbesuch abstatten. Und wir wollen auswandern. Der Rundfunk hat am Sonntag drüber gesprochen. Und ich will an den Vatikan schreiben. Hansel fragt mich aus. Ich habe alles, was ich von Mittelamerika weiß, alles, was wir in der Schule gelernt haben, was ich gelesen habe, auskramen müssen. Und er freut sich aufs Auswandern. Wir haben zusammen ein Blockhaus gemalt und Papagei. Und Hansel kann nicht glauben, dass es dort so warm sein soll. Und es geht uns eine halbe Stunde lang gut. Immer hat man einen Plan, an dem man denkt. Man hat Sorgen. Das Essen, die Kleider, die Feuerung, was soll werden. Aber man hat doch Pläne. Und solange ich Pläne habe, denke ich immer daran, dass Fritz noch das Zyankali hat, das er mir im Januar 45 gegeben hat, als wir fort mussten von zu Hause. Und dass ich es ihm später wiedergegeben habe. Solange man einen Schritt weiter denken kann, als man sieht, und einen Schritt weiter hoffen kann, als man denkt, geht es noch immer. Es wird 3, es wird 4, Die Stunden gehen noch ebenso schnell wie am Vormittag. Nur die Menschen scheinen langsamer zu gehen. Aber es geschieht doch immer allerlei. In Essen wird ein Mann überfahren. In der Berliner S-Bahn schimpft einer auf die Nazis, während sein Gegenüber erklärt, die Generäle seien schuld. In München meint eine Frau, das läge an der Demokratie. Und in Köln gibt es einen, der auf den Weltuntergang wartet. Und um 16.24 Uhr geht die Sonne unter. Nur wenige merken es. Die wenigen, die zufällig aufschauen. Es ist kein großer Sonnenuntergang heute Abend. Das rosa Licht ist eine Zeit lang rot und wird dann stumpf. Das violette Licht wird braun. Der Tag lischt aus. Wieder wie am Morgen sind die Straßenbahnen überfüllt. Wie Trauben hängen die Leute an den Wagen. Die Schächte der Untergrundbahn in den Großstädten verschlingen Ströme von Menschen. Sie gehen nach Hause. Sie sind müde, verfroren. Sie freuen sich nicht recht auf zu Hause, denn nur wenige von ihnen werden es warm haben und auf die wenigsten wartet jemand, der ihnen etwas Gutes zu erzählen hat. Nur die in den Bergwerken merken nicht, dass es dunkel wird. Sie wussten, jetzt ist es 2, jetzt 3, jetzt 4, es geht auf 5. Um 6 fährt die neue Schicht ein und die alte fährt auf. Aber wir, die wir hier liegen, weil wir krank sind, weil wir es auf der Lunge haben, uns geht das nichts mehr an. Die Welt ist für uns sehr fern. Sie beginnt erst hinter der Krankenbaracke. Das Einzige, was wir von ihr sehen, sind die Autos auf der Chaussee und die Windmühlenflügel, die hinter dem Hügel auftauchen und durch den Himmel schneiden und untergehen und wiederkommen und wieder, einer dicht hinter dem anderen her, den ganzen Tag, den ganzen Tag. Es ist gut, dass es dunkel ist und ich sie jetzt nicht mehr zu sehen brauche. Wir liegen alle sehr still in unseren Betten. Wir haben uns nichts zu erzählen. Wir sind uns einig, so wie wir hier liegen. Jeder von uns hat einen Vorhang vor der Seele. Drauf ist ein Stück von der Welt gemalt. Ein paar Menschengesichter, ein paar Landschaften, eine Eisenbahn, ein Schiff, ein roter Sonnenaufgang, eine Bombennacht im Kriege, ein heißer Mittag in der Sonne. Jeder von uns hat einen solchen Vorhang vor der Seele. Aber meiner ist der grellste. Nun ist es wieder dunkel in Deutschland. Die Nacht fängt an. Die Menschen sind zu Hause oder denken nach Hause. Auch die, die nicht in Deutschland sind, sondern kriegsgefangen und in fremden Ländern und eigentlich nach Deutschland gehören, denken nach Hause. Manchmal kommen welche von ihnen zurück. Aus Russland, aus Jugoslawien, Ägypten, England, Frankreich, Belgien. Sie sehen einander sehr ähnlich. Abgerissene Uniformen, fremde Uniformteile, lange Haare, kurze Haare, braune Gesichter, blasse Gesichter. Was sie einander so ähnlich macht, ist die Art, wie sie sich umschauen. Haben Sie schon einmal 2000 Kilometer von Deutschland entfernt hinter Stacheldraht gesessen? Wissen Sie, wie man dann von Deutschland denkt? Zu Hause zerplatzen ja dann die Träume. Und wenn man erst zu Hause ist, dann denkt man auch wieder gründlicher. 1933 fing es an. Erst arbeiten. Arbeiten für den Krieg. Dann in den Krieg gehen für... Wir gehören einer Generation an, die mehr verlernt hat, als sie hier lernte. Andere sagen, sie könnten sich von ganzem Herzen freuen oder auch von ganzem Herzen traurig sein. Das Einzige, was wir gelernt haben, ist, dass mit halbem Herzen alles leichter zu ertragen ist. Nur wird alles ein wenig grau davon. Wir wissen auch nicht, wie alt wir sind. Nach Jahren gezählt müssten wir Jünglinge sein, aber wir sind mehr eine Mischung von Kindern und Greisen. Manchmal haben wir wie Kinder Hoffnungen, aber dann lachen wir darüber wie die Greise. Meistens sind wir gleichmütig. Gefühle verbergen wir und glauben sie uns selbst nicht ganz. Ja, und wie wir erst in der Eisenbahn saßen, in der deutschen Eisenbahn, und nur wirklich nach Hause fuhren, da haben uns die Leute gesagt, da werden sich ihre Angehörigen aber freuen, haben sie gesagt. Und sie haben sich auch gefreut. Aber manchen von denen in der Eisenbahn haben wir angemerkt, dass sie sich nicht freuten. Nun kommen immer noch welche, haben sich gedacht und nehmen uns das bisschen Arbeit weg. Das bisschen Essen auch. Aber zu Hause haben sie sich gefreut. Das sollten wir nur erzählen. Aus Amerika. Vom Mississippi wollten sie etwas wissen. Vom Vater der Ströme. So haben sie es in der Schule gelernt. Und ich bin zweimal mit der Bahn drüber weggefahren. Und da war es mitten in der Nacht und ich habe geschlafen und gar nichts davon gemerkt. Ich habe auch nur einen einzigen richtigen Indianer gesehen. Der saß in einer amerikanischen Militärküche und schälte Kartoffeln. Und in New York hat es nur geregnet und Nebel war. Und ich war ja auch nur einen einzigen Tag dort. Wir erzählen nicht gerne. Lieber drehen wir uns aus Kippen eine Zigarette und legen den Kopf in den Schoß unseres Mädchens und schauen dem blauen Rauch nach. Manchmal möchten wir schon etwas tun. Aber was? Und die anderen, die nicht nach Hause gefunden haben, weil es da nichts zu finden mehr gab, die wohnen auf der Eisenbahn und schlafen in den Wartesälen und Bahnhofsbunkern. Sie leben in kleinen Gruppen, zu zweit, zu viert. Manche haben ihr Mädchen bei sich. Die haben dann lange Hosen an und haben ihre richtigen Namen vergessen. Und ihre Freunde nennen sie Peter und Franz. Wie viele wir im Ganzen sind, ich weiß nicht. Aber sicher sind wir 1000 oder 10.000 oder noch mehr. Im Sommer geht es ganz gut, da kann man im Freien schlafen. Wenn man gute Kumpels hat, ist es schon auszuhalten. Aber jetzt im Winter ist es furchtbar. Und manchmal möchte man verrecken. Als ich noch besser angezogen war, hat mich manchmal ein Ami oder eine Russe für die Nacht mitgenommen. Da gab es zu essen, ein paar Zigaretten. Aber meine guten Klamotten sind hin und seitdem ist auch das vorbei. Den nächsten Winter mache ich nicht mehr mit. Wenn ich bis dahin nicht irgendwo gelandet bin, mache ich Schluss. Pfeife auf den ganzen Dreck. Und in der nächsten Minute fährt ein Fern-D-Zug durch den Bahnhof. Stockholm, Köln, Paris. Dänische, französische, holländische Wagen. Große Spiegelscheiben, dahinter Polsterbänke. Ein paar Passagiere. Sie lesen Zeitungen, rauchen, schlafen. Der Speisewagen rollt vorbei. Kellner in Livree, Weingläser, Porzellan, Silberbestecke. Die Servietten sind zu weißen Bündeln zusammengefaltet. Die Kellner wedeln mit den Serviertüchern ein Aschestäubchen vom Tischtuch. Aus dem Heizungsanschluss des letzten Wagens zischt eine weiße Dampfwolke sacht in die Luft und einige Eiszapfen hängen unter den Puffern. Die auf den Bahnsteigen hocken, die Kumpels schauen wieder weg. Sie haben sich alles genau angesehen, aber sie haben keine Miene verzogen. Nicht überall brennt Licht in den Städten. Viele Stadtteile haben Stromsperre und liegen ganz dunkel da. Nur in wenigen Städten gibt es Straßenbeleuchtung. Da glitzert dann der Schnee und die Autos huschen funkelnd darüber hin. Die Kinos auf dem Kurfürstendamm spielen. Die Abendvorstellungen haben begonnen. Die Menschen stauen sich an den Kassen. Die Filme handeln von Fabelländern, wo die Häuser noch stehen und Fensterscheiben haben, wo es sorglose Menschen gibt und Leidenschaften und wo das Wunder der hohen Liebe noch nicht vergessen ist. Ich bin Ihnen nachgereist, Angelika. Ich habe Sie in Stockholm gesehen. In Zürich, in Nizza, in Athen. Sie sollten mir glauben, dass ich stets... Herrgott, es kann doch nicht wahr sein, dass alle diese jungen, gesunden, starken Männer gefallen sind. Warum zeigt man sie uns und macht uns glauben, dass diese schöne Jugend unverwundbar sei? Und auch die Theater haben angefangen. Sie spielen. Sie spielen 2 Stunden lang. Mr. Antropus, bitte. Könnte ich denn nicht... Die Zuschauer sitzen auf ihren Stühlen und starren gespannt auf die Bühne und das Stück, die Bilder, die Stimmen schweben vorbei. Danke, Mr. Anthropus. Oh, Mr. Anthropus, bitte nehmen Sie es mir nicht übel, was ich gesagt habe. Ich bin doch nur ein einfaches Mädchen. Sie wissen, was ich meine. Ich bin nur ein einfaches Mädchen. Aber Sie sind ja ein kluger Mann, Mr. Anthropus. Und anderswo machen sie zu dieser Stunde Musik. Die hat ihre heutige Drehung beinahe vollendet. Es ist fast mehr ein Überschlag als eine Drehung. Und nur vermöge der Schwerkraft halten sich die Städte, die Gebirge, die Schiffe, die Wälder fest auf ihrem Rücken. Nur vermöge der Schwerkraft. Ich wiederhole, über Yokohama ist es jetzt Tag und über Moskau fast Mitternacht. Die Nacht rückt weiter. Sie holt die Wälder ein und die Schiffe auf dem Meere auch. Und ich wiederhole, die Erde ist kein bedeutender Stern unter den übrigen und ein einzelner Mensch. 60, 70 Millionen Menschen gibt es in so einem Land. Da wiegt der Einzelne nicht viel. Und wenn er Größe hat, dann nur, weil er imstande ist, dies alles zu begreifen, wenn er will. Wie ist es denn? Manche sterben. 14 war er. Er hat Lungenentzündung gehabt. Nicht schlimm eigentlich, aber es hat nicht mehr gereicht. 82. Mit Stoffantin hätte wir sie noch 8 Tage gehalten. 2 Wochen vielleicht. Aber wir haben nicht viel Stoffantin. Was wir haben, muss für die Jungen bleiben. 1 Kilo von dieser Fischpaste. Ohne Brot dazu. Das gibt Ruhe. Hier auf der Station sagen wir nicht tot, wir sagen lieber Abgang. Es spricht sich besser und man wagt es leichter, dann an das nächste Bett zu treten. Die Frau unten im Haus hat ihm doch abgeschnitten. Das kümmert mich nicht. Hören Sie, das kümmert mich nicht. Ich bestatte nur. Das ist meine Sache. Aber es muss doch was zu sehen gewesen sein. Ich bestatte nur. Aber wenn es die Frau aus dem Haus doch sagt, er muss es doch selbst getan haben. Das sagen wir nur bei den Alten. Selbst getan. Bei den Jungen sprechen wir von Schwermut. Aber er hat es doch getan, nicht? Sie sterben, sie werden geboren, sie lieben sich und sind beieinander. Sie lieben sich auf vielerlei Weise. Es sind genauso viel wie früher. Genauso viel kommen. Nur Geld nehmen wir nicht mehr gern, wenn es nicht sehr viel ist. Heute früh kam einer mit einer ganzen Aktentasche voll Äpfel. Der war noch ziemlich jung. Aber sonst kommen tagsüber nur die Alten. Mit 60 kommen sie noch. Die Jungen, die kommen erst, wenn es dunkel ist. Und die 16-Jährigen, die kommen zu allerletzt. Das ist nicht anders wie früher. Kein bisschen. Nur, dass einer kommt und nur im Bett liegen und schlafen will und morgens wieder verschwindet. Das ist früher nicht vorgekommen. Habe ich eigentlich den ganzen Tag geschlafen? Mhm. Aber ich kann doch nicht den ganzen Tag geschlafen haben. Da liegen wir nun hier. Seit 10 Jahren liegen wir schon so. Jede Nacht. Aber jetzt liegen wir wieder wie am Anfang. Ach, es ist so kalt. Wir gehen beide nicht hinaus. Wir liegen hier wie am Anfang. Wie vor 10 Jahren. Kurz Arm um meinen Hals. Aber jetzt ist es bloß die Kälte, weshalb wir so wie am Anfang liegen. Sie lieben sich und sie leiden. Ein Pfund Butter reibt man zur Sahne und gibt nach und nach 10 Eidotter und ein halbes Pfund Staubzucker zu. Paul Döring, Zahnarzt, steht an dem Pfosten. Und die Kirche hat kein Dach und hier fehlt ein ganzer Block und hier kann man sehen, dass sie ein gekacheltes Badezimmer hatten. Bei manchen war es auch mit grüner Ölfarbe gestrichen. Aber sie hatten wenigstens Kacheln in der Küche. Voriges Jahr und vorvoriges Jahr, da hingen manchmal noch Jardinenfetzen in den Fensterhöhlen. Aber die sind jetzt auch weg. So was verwittert. Vielleicht hat sich aber auch einer die Jardinenstangen alle zum Verfeuern geholt. Sind furchtbar, die Ruinen. Den ganzen Weg lang. Und jeden Tag muss ich diesen Weg gehen. Zweimal. Morgens und abends. Ach, wie furchtbar diese Ruinen sind. Aber die waren in unseren Häusern enthalten. Das ist eigentlich das Furchtbarste dran. Am 29. Januar erlebte ich als Kriegswitwe, dass mein einziges Kind, welches vor einem Jahr aus der Gefangenschaft kam, von mir dreimal eingekleidet wurde, aber hernach, als er auf die Walze ging, alles verkaufte oder verluderte aus Rache. Nachdem er die Landstraße hatte kennengelernt, kehrte er als verlorener Sohn zurück. Heute. Ernährt vom schwarzen Markt und was es alles gibt, hoffe ich doch, dass er jetzt mal wieder anständig wird. Ich war ja auch dabei. Und deshalb haben sie mich entlassen. Gerade vor einem Jahr. Und heute war es ein schlimmer Tag, der 29. Januar. Und er wäre wohl besser gewesen, wenn ihm nicht der 30. einmal vorausgegangen wäre. Das ist die Nacht. Wieder die Nacht. Wieder schneit es ein wenig. Feine, seidige Flocken. Man nennt das Polarschnee, denn er fällt aus einem reinen Himmel ohne Wolke, aber mit Sternen und Mond. Das wenige Licht, das von den Städten emporsteigt, es ist viel weniger als früher, wo es in roten Wolken über ihnen am Himmel stand. Nun verlöscht also auch das wenige Licht noch. Ein Junge geht heim. Auf der Straße schlittert er ein wenig, aber nach ein paar Metern hält er schon ein. Es tut ihm leid um seine Schuhsohlen. Night, Joe. Night, Baby. And thank you very much. So long, Baby. Die Städte sind jetzt dunkel. Selbst in den Stadtteilen, die keine Stromsperre haben, brennt kein Licht mehr. Nur hier und da noch. Aber das sind wenige. In einem der Zimmer, wo noch Licht brennt, sitzt ein Student und ist am Tisch eingeschlafen. Sein Kopf liegt auf einem unbeschriebenen Bogen Papier. Ein Stoß Bücher liegt neben ihm. In einem dieser Bücher steht ein Gedicht. Wir sind unsagbar müde von den Wegen, die wir auf euer Wort gegangen sind. Aber nicht alle schlafen, ich sagte es schon. Die jetzt noch wach sind, denken nach. Mehr als tags, tiefer als tags. Was ist das eigentlich, was du immer summst? Ich weiß nicht. Früher haben sie es manchmal... Hans? Mhm. Sag, wie sah Irene aus? Sie hatte braunes Haar, so wie du. Ein bisschen dunkler vielleicht. Sie war auch ungefähr so groß wie du. Musst du oft an sie denken? Ich? Nein. Doch, ja. Doch, ja. Warum sagst du das? Du lügst doch. Du hast mich vergessen. Du hast mich doch ganz vergessen. Ist es schlimm, dass du daran denken musst? Du darfst mich nicht fragen. Sing doch wieder. Was? Dasselbe. Sag mir, wie sie umgekommen ist. Irene? Ja. Im Keller. Sie hatten einen Volltreffer beim Angriff. Warum sagst du ihr nicht, was wahr ist? Sie war sofort tot. Du weißt, dass es nicht wahr ist, was du sagst. Du weißt doch, dass ich nicht tot war. Dass ich noch 2 Tage am Leben war. Sie war sofort tot. 2 Tage noch. Aber du hast Angst, dir das auszudenken. Angst ist es. Singst du nun? Nun sag es ihr. Sag es doch nun. Sag es nun. Sag ihr doch auch, was du immer gesagt hast, wenn du bei mir warst. Sag es ihr doch. Ich liebe dich sehr. Sie denken jetzt nach. In der Nacht. Manchmal sprechen sie aus, was sie denken. Aber meist sagen sie das Gegenteil von dem, was in ihnen ist. Denn sie schämen sich. Der Schnee rieselt durch die Dunkelheit. Dieser dünne, feine Polarschnee aus dem Sternenhimmel herab. Und die Häuser liegen im Dunkeln. Und die Kirchen und die Friedhöfe. Und zwischen den Gräbern sind welche mit Holzkreuzen, auf denen Stahlhelme hängen. 6 Gräber mit Stahlhelmen auf den Kreuzen und dem Datum 2. Mai 1945. Und wenn man den Schnee von den Stahlhelmen schüttelt, dann sieht man, dass sie noch nicht einmal verrostet sind. Denn es ist noch nicht einmal 2 Jahre her. Gleich wird es Mitternacht schlagen, nicht über allen Städten. Denn nicht alle Städte haben noch eine Turmuhr. Aber die Zeit rinnt auch über sie dahin. Und der Wind weht weiter und die Sterne stehen weiter am Himmel. Das Kalenderblatt schlägt um. Nun hatte die Erde ihre Drehung vollendet, ihren Überschlag, wie ich es nannte. Sie flog weiter und holte zum nächsten aus. Die Erde fliegt sehr schnell und hat weite Strecken hinter sich, eine ganze Unendlichkeit. Lange Strecken liegen vor ihr, eine Unendlichkeit. Der Punkt, wo sie sich gerade befindet, heißt Gegenwart. Aber wie gesagt, das ist nur ein Punkt. In Deutschland war es Mitternacht. Es war kalt und klar. Der Halbmond stand am westlichen Himmel. Ein leichter Ostwind wehte und trug immer neue Kaltluftmassen heran. Die 60, 70 Millionen. Sie schliefen, bis auf die, welche arbeiteten oder verliebt waren oder zu sehr froren, um einschlafen zu können. Viele hatten zuletzt noch einen Gedanken. Wenn Sie eine Statistik aufstellen sollten, dann dürfen Sie bei mir ruhig eintragen, Nihilist. Ich bin's. Danke, Herrgott. Ich schlaf ohne Sorgen ein. Es wird besser werden. Aber werden wir dann wirklich glücklich sein? So war's. Ist ja nicht viel, aber der Mensch freut sich. Gut oder böse? Ganz früh hat man mal gemeint, man müsse es zu unterscheiden wissen. Es ist gut, denn ich bin nicht allein. Ob er noch lebt, dein Wille geschehe. Und unser täglich Brot gib uns morgen. Und einem von ihnen fiel es ein zu denken, Nachtgedanken seien wie ein Gericht. Thank you. Dieses Hörspiel war nicht mehr als ein Stück Journalismus. Es enthielt Tatsachen. Wir hatten gefragt, was erlebten Sie am 29. Januar 1947? Was 35.000 Deutsche von diesem Tage berichteten, was ein Dutzend Behörden verhandelten, was ein Observatorium und eine Wetterwarte am Himmel beobachteten und zwei Reporter auf einem Rundgang durch eine deutsche Stadt und was jedermann von einem Tag auf Erden weiß, summierten wir. Sie hörten die Summe. Vom Nordwestdeutschen Rundfunk Hamburg hörten Sie Der 29. Januar, ein Hörspiel von Ernst Schnabel. Die Sprecher waren Georg Eilert, Thekla Arends, Wolfgang Arps, Gustl Busch, Josef Dahmen, Renate Denso, Luise Dorsey, Rudolf Fenner, Hans-Konrad Gösecke, Karin Jakobsen, Karl-Heinz Jager, Walter Klam, Wilhelm Kürten, Heinz Ladiges, Marga Maasberg, Gisela Matischent. Kurt Meister, Inge Meisel, Erna Nitter, Hans Quest, Willi Schweißgut, Manfred Steffen, Else Thiel, Viola Wahlen, Erich Weyer, Lieselotte Willfür, Marianne Wischmann und viele andere. Sie hörten eine Produktion des Nordwestdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1947.